Du bist das All. Aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Du bist das All. Du bist das All. Du lebst, du Leben. O Ewiger, mein Augenblick. Sieh, Erd und Himmel wollen beben und fallen in das anfanglose Tief zurück. Du bist das Kind, wirst Leben erben. Dir fällt es zu, mein Leben streif ich ab. Lächelnd, oh, ich will singend sterben. Es lebt das Leben über meinem Grab. Du bist so jung, das jüngste Kind, und immer schlägst du deine Augen auf. Zum ersten Mal, und deine süßen Wunder sind unsagbar neu, o ewig deiner Jugend Lauf. Du bist der Kreis, und ohne Ende rauschet dein Same durch die Ewigkeit. Sieh, ich bin blind, nimm meine Hände und führe mich in Deinesheit. Ende von Du bist das All.